warst die erste, Jane. Ich lauschte den Worten des Predigers. Tag für Tag. 30 Tage. Dann habe ich dich erlöst. Dann kamst du, Elaine. Du liebtest Vivaldi. Du liebtest Bach. Ich lauschte den Worten des Predigers. Beim brandenburgischen Konzert haben sich unsere Herzen vereint. Und ich habe dich erlöst. Dann kamst du, Karen. Du liebtest Pferde über alles. Du hast sie geritten, ohne Sattel. Über die Klippen von Malibu. Ich lauschte den Worten des Predigers. Auf dem Rücken deines Schimmels habe ich dich erlöst. Und dann Monika. Monika. Dein Körper in Seide. Gefesselt an deinen Rollstuhl. Ich habe dich erlöst. Und jetzt Linda. Linda Holly Diversen. 3583 Menton Avenue. Culver City, California. Ich werde um dich werben, Linda. Jedes Detail aus deinem Leben. Jede Feinheit. Jeden Vorzug. Jede Schwäche. Ich will alles, Linda. Ich werbe um dich. Ich lausche den Worten des Predigers. Tag für Tag. Bis ich weiß, auf welche Weise wir uns vereinen müssen. Und dann werde ich dich erlösen. Auch dich. Das ist alles? Das Geschäft geht nicht mehr so gut, Whitey. Bird, Bird. Ich schwöre. Ich schwöre. Officer Pig und sein Stricher. Und was ist das? Das ist... Bird, Bird. Mach das nicht. Was für ein Leben. Das Ergebnis meiner Rache. Ich kann es erklären, Whitey. Halt's Maul. Blas mir ein. Ich will aber nicht, Whitey. Klar willst du, Bird. Es gehört mit zu deinem Schutz. Bring mir zurück die Toten. Meine Geliebte. Den Kopf setze ihn wieder auf. Meine wahre Liebe. Gedenk der Lieder, die sie sangen. Meine einzige Liebe. Der Worte, die sie einst gesagt. Deine Unschuld bleibt bewahrt auf ewig. Vom Jugendalter endlos aufgeschoben. Bis zu verfrühtem Greisentum. Werd ich bereuen. Abschlussfeier Marshall College. Bilder des Lebens ungesehen. Deine Augen. Und Freuden. Damals schon einsam, Montag, den 17. Mai 1982, seit 3 Wochen auf Freiersfüßen und noch immer keinen Zugang zu ihrer Wohnung, noch weniger zu ihrem Herzen. Bei den 3 Schlössern an ihrer Wohnung wird der erste Schritt hineinzugelangen gefährlich werden. Ich werde es bald riskieren müssen. Linda ist noch immer schwer fassbar für mich. Was mich am meisten an ihr fesselt, ist ihr Sinn für Humor. Dieses reuige Lächeln, das sich auf ihrem Gesicht breit macht, wenn sie eine Zigarette aus ihrem Trainingsanzug hervorholt, nachdem sie 5 Kilometer den San Vicente Boulevard hinuntergejoggt ist. Ihre bestimmte, aber sehr charmante Ablehnung, mit diesem jungen, schnodderigen Verkäufer auszugehen, mit dem sie sich einen Raum im Maklerbüro teilen muss. Vor 2 Abenden bin ich ihr zu einem Synergielehrgang gefolgt. Dasselbe reuige Lächeln, als sie den Scheck für die Aufnahmegebühr ausschrieb und dann wieder beim ersten Gruppentreffen, als man ihr sagen musste, dass man dort nicht rauchen darf. Während des ersten Gruppentreffens,

Joan Pratt. Erzählen Sie, was machen Sie so? Ich bin Tänzerin, Sängerin, Schauspielerin, Serviererin, Fotomodell und Prostituierte. Und was machen Sie im Augenblick? Etwas Ungesetzliches. Ist mir egal. Ich verkaufe Speed. Und bumse mit ausgesuchten älteren Herrschaften, die keinen Ärger haben wollen. Ich weiß von euren Annoncen. Es ist mir egal, ob ihr zwei halb L.E. oder die Kängurus im Zoo von San Diego gevögelt habt. Es ist mir auch scheißegal, ob ihr dealt. Ich will alles, was Sie über Julia Niemeyer wissen. Ich will dieses Tier. Also gut. Julia habe ich kennengelernt vor etwa 3 Monaten. In der Stadtbücherei von Hollywood. Sie kommt rein und hat diese Lehrbücher über Sex unterm Arm. Kraft, Ebing, Kinsey, den Hyde Report. Ich mache meine Witze. Sie stellt sich vor und erzählt, sie betreibt Sexualforschung, will ein Buch schreiben. Ich erzähle von meiner Vergangenheit und was bei mir gerade so läuft. Wanderzirkus mit Gruppensex. Was? Ich annonciere in 6 Blättern rauschende Sexpartys. $200 pro Paar, damit die Penner wegbleiben. Ich sorge für gutes Essen, harte Drogen, scharfe Musik, geile Lichtshow. Ah, Julia kam mit. Sie hat den Leuten beim Ficken zugeschaut und sie dann interviewt, bis ihr Gesicht tiefblau war. Jedenfalls, sie hat tonnenweise Notizen. Die Rohfassung fürs Buch ist fertig und da wird bei ihr eingebrochen. Das Manuskript und sämtliche Aufzeichnungen. Weg. Wann war das? Wann war das? Vor ungefähr einem Monat. Die ganze Bude war vom Kopf gestellt. Stereoanlage, Fernseher weg. $1,000. Hatte sie den Einbruch der Polizei gemeldet? Ach, nee. Ich habe abgeraten. Bullen sind krankhafte Moralisten. Außerdem hätten sie Wind von meinem Geschäft bekommen können. Was ist? Was schauen Sie so? Nichts. Sagen Sie, haben Sie noch die Antworten, die Sie und Julia auf die Annoncen bekommen haben? Nein, nur die, die ich heute abgeholt habe. Kann ich die haben? Klar. Glauben Sie, es gibt einen Zusammenhang zwischen meinen Partys und... Mein Instinkt sagt nein. Julias Killer geht nicht auf solche Partys, das wäre ihm zu billig. Hey, Sarge, alles okay? Ja, ist alles okay. Ich kann bloß laute Musik oder Lärm... Es tut mir leid. Das ist eine alte Geschichte. Tut mir leid. Frau und Kinder? Seit 17 Jahren 3 Töchter. Macht Spaß? Meine Töchter sind wunderbar. Ich erzähle ihnen Geschichten und meine Frau hasst mich dafür. Was für Geschichten? Das ist doch egal. Als ich 8 war, hat meine Mutter mir Geschichten erzählt und mir dadurch mein Leben gerettet. Hier, zahlen Sie. Postfach 7512. Reklame. Die Lust. Sklavenketten. Ein Brief. Handgeschrieben. Mit Buchstabenschablone. Sieh an, ein Gedicht. Kastanienbraune Tinte. Buchstabenschablone. Kastanienbraun. Blut. Das Gedicht ist geschrieben mit Blut. Ich nahm von dir den Kram, ich stahl dich wie ein Lamm, mein Herz ließ ich dir Gnade geben, vollendete dein seichtes Streben und gab dir Leben. Dein Sündenleib war mir verhasst, dein Herz, mein Weib, mein Leben, dein geiles Lernen mir nur Last. Dein Tod, die Auferstehung und mein Leben. Ich las deine teuflischen Worte über Funde der dreckigsten Sorte. Du trafst mich, kränktest mich mehr als der Rest. Warst die klügste, netteste, schlechtste und best. Und ich schwankte beinahe beim Todesfest. Beim Todesfest. Mehr als der Rest. Warst die klügste, netteste. Nein. Nein. Hopkins, Ich brauche sofort einen Ausdruck von allen ungelösten Frauenmorden im Distrikt Los Angeles aus den letzten 15 Jahren. Rufen Sie mich sofort an, wenn Sie ihn haben. Ach so, ich, die 1179. Danke. Es ist so abstoßend. Alles, was du geschrieben hast, Julia. Schau, hier dein drittes Kapitel. Ordinäre Interviews mit ordinären Männern. Ich bin jetzt 34 und habe jede Frau gevögelt, die mich in den letzten 17 Jahren an sich rangelassen hat. Aber ich habe immer noch nicht diese prickelnde Erregung kennengelernt. Manchmal fahre ich den Santa Monica Boulevard hinunter und sehe mir die jungen Striche an und dann bin ich ganz durcheinander. Abstoßend. Warum zwingst du mich, sowas zu lesen? Normale Männer, schwule Fantasien. Warum, Julia? Erinnerst du dich, wie ich es zum ersten Mal gelesen habe, dein drittes Kapitel? Ich habe es dir vorgelesen. Ich hatte dich gerade erlöst. Ich habe mich zu dir gesetzt und habe es dir vorgelesen. Und du hast mir zugeschaut. Und dich sanft, ganz sanft um deine Achse gedreht. Ich war bei dir. Ganz nah, ganz vollkommen, ganz bei deinen Worten. Wie bei deinem Fleisch. Und so bist du ein Stück von mir geworden, Julia. Mehr als alle meine Geliebten. Alle meine 21 Geliebten. Sogar mir noch als Linda. Warum zwingst du mich also, sowas zu lesen? Warum zwingst du mir die Bilder auf? Ich hab dir doch gehorcht, Julia. Widerspruchslos gehorcht. Ich bin zum Santa Monica gefahren. Ich habe sie beobachtet, die jungen Stricher, genau wie du mir befohlen hast, vor den Imbissbuden, den Buchläden, den Kneipen. Eingetaucht in Neonlicht, in ihren Heiligenschein. Ja, aber ich habe dir doch gehorcht. Ich bin an den Bürgersteig herangefahren. Ich habe das Fenster runtergekurbelt und dir einen schönen Jungen herbeigewunken. Wir sind um die nächste Ecke gefahren und haben geparkt und dann habe ich dir gehorcht, Julia. Warum lässt du mich dann nicht schlafen? Warum zeigst du mir die Aura, ständig diese Aura? Ich kann nicht mehr schlafen, Julia. Jede Nacht kommen sie. Hunderte, tausende, Millionen Krebszellen besetzen meinen Körper, nisten sich ein und fressen mein Blut. Warum hilfst du mir nicht? Warum willst du immer mehr, immer nur mehr? Mein Gedicht. Ich hab dir doch gehorcht. Ich habe das Messer genommen. Ich habe meinen rechten Arm aufgeritzt. Ich habe mein Blut in einer Entwicklerschale gesammelt und das Gedicht geschrieben. Für dich, Julia, nur für dich. Und dann habe ich es an dein Postfach geschickt. So wie du es mir aufgetragen hast. Ich habe dir doch gehorcht. Warum sind sie immer noch da, die Millionen Melanome? Kiloschwere Karzinome. Warum sind sie immer noch da, die Heiligenscheine? Was willst du denn noch von mir? Ich muss mich befreien von dir. Erlösen, verbrennen, alles verbrennen und mit dem Brand alle Erinnerungen an dich auslöschen. Julia. Ich brauche eine neue Geliebte. Kommen Sie rein, Sergeant. Sie wollten mich sprechen. Worum geht's? Sir, wie Sie wissen, arbeite ich schon eine ganze Weile an dem Niemeyer-Mord. Ja, und? Und, Sir, es ist eine riesige Pleite. Dann bleiben Sie dran, ich glaube an Sie. Vielen Dank, Sir. Merkwürdig, dass Sie das Wort Glaube erwähnen. Ja? Dieser Fall wird immer mehr zu einer Prüfung meines eigenen Glaubens. Ich habe noch nie an Gott geglaubt, aber die Art und Weise, mit der ich hier an Beweise geraten bin, zwingt mich wohl umzudenken.